Steinzeit-Selfies. Stell dir noch einmal den Rattenarchäologen in ein paar tausend Jahren vor. Welche Möglichkeiten hätte er, etwas über dein heutiges Familienleben herauszufinden? Er könnte sich zum Beispiel in euren Fotoalben anschauen, wer alles zu eurer Familie gehörte, wie eure Wohnung aussah und wo ihr im Urlaub wart. Schade, dass es in der Steinzeit noch keine Kameras oder Handys gab. Ein Steinzeit-Familienfotoalbum wäre wirklich hilfreich. Zwar gibt es die Höhlenmalereien, aber sie zeigen meist nur Tiere, wie in Lascaux oder Altamira. Bilder von Menschenfamilien gibt es nicht. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, oder? Stell dir mal vor, du würdest im Fotoalbum einer Freundin blättern und nur Aufnahmen von Hunden, Katzen und Pferden sehen. Keine einzige von ihrer Familie. Wie würdest du das deuten? Dass ihr die Familie nicht so wichtig ist? War Familie also auch für Steinzeitmenschen nebensächlich? Ist es das, was uns die Höhlenmalereien verraten? Aber was, wenn die Steinzeitmenschen nur deshalb keine Familienbilder an die Höhlenwände malten, weil die Höhlen weit weg waren und sie dort nur selten hinkamen? Vielleicht wollten sie die Bilder ihrer Liebsten ja lieber nah bei sich haben. Und deshalb schnitzten sie sie in Holzbrettchen, die sie mit sich herumtrugen oder in ihre Hütten hängten. Aber auch das können wir nicht wissen, denn falls es diese Brettchen wirklich gab, sind sie natürlich längst verrottet. Andere Möglichkeit. Die Steinzeitmenschen glaubten, dass sie Macht oder Kontrolle über etwas bekamen, wenn sie es zeichneten. Dann wäre es logisch, dass sie reihenweise Beutetiere an die Wände malten und nicht sich selbst und die Familie. Oder es gibt eine ganz andere Erklärung. Wir wissen es einfach nicht. Wir können nur raten. Aber jetzt halte ich fest. Ein paar steinzeitliche Familienfotos gibt es nämlich doch. Es sind Sammlungen von Handabdrücken oder genauer gesagt Handumrissen, die unsere Vorfahren auf Felsen und an Höhlenwänden hinterlassen haben. Wie um alles in der Welt haben die Steinzeitmenschen diese Handumrisse ohne Sprühdosen hinbekommen? Einen Hinweis haben wir. Die meisten Abdrücke stammen von linken Händen, nicht von rechten. Kannst du dir vorstellen, warum? Genau. Die meisten Menschen halten Werkzeuge eher in der rechten Hand. Und es scheint so, als hätten die Steinzeitmenschen die Handumrisse mit einer komplizierten Sprührohrtechnik hergestellt. So ähnlich kannst du dir den Ablauf vorstellen. Zuerst hat man farbige Steine zu Puder zerstoßen und dieses dann mit Wasser gemischt. Fertig war die flüssige Farbe. Diese hat man in ein Rohr gegossen, vielleicht irgendeinen Halm, vielleicht aber auch einen ausgehöhlten Stock oder Knochen. Dann wurde die linke Hand auf die Höhlenwand gelegt, während die rechte das Rohr hielt. Vorsichtig, damit die Farbe nicht herausschwappte. Jetzt musste das Rohr nur noch auf die Hand an der Wand gerichtet und am anderen Ende hineingepustet werden und pff, sprühte die Farbe über die Hand. Nahm man die Hand weg, war ihr Umriss an der Wand verewigt. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, wenn jemand anders die Farbe gesprüht hätte, aber offenbar wollten sich die Menschen nicht helfen lassen. Sie wollten ihre Abdrücke selber machen und haben so die ersten Selfies der Menschheitsgeschichte produziert. An manchen Felswänden haben Archäologen einzelne Handbilder gefunden, an anderen aber auch ganze Sammlungen. Jede dieser Hände stammt von einer anderen Person. Aber diese Personen gehörten wahrscheinlich alle derselben Sippe an. Es sind also so etwas wie steinzeitliche Gruppenselfies. Vielleicht hat die Sippe ja ein besonderes Fest gefeiert und sich zur Erinnerung gemeinschaftlich an der Höhlenwand verewigt. Falls du jetzt spontan ein steinzeitliches Gruppenselfie für deine nächste Geburtstagsparty planst, wird unser Rattenarchäologe schwer ins Grübeln kommen, wenn er es in ein paar tausend Jahren an deiner Zimmerwand entdeckt. Nun wissen wir natürlich nicht, ob die Urheber dieser Felsen-Selfies wirklich miteinander verwandt waren. Waren es Geschwister, Cousinen und Cousins oder doch nur Freunde, die gemeinsam einen Geburtstag gefeiert haben?